viel morgen gehen, weit in Liebe alle Welt. Gott der Herr hat sich erzählt, dass ihm auch dir eines fehle. An der Kanzel großen Saal, an der Kanzel großen Saal. Weißt du, wie viel Mäcklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auf sich kielen in der hellen Wasserflut? Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie auch ins Leben kamen, dass sie nun so predigt sind, dass sie nun so predigt sind. Weißt du, wie viel Kinder frieren, stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf. Gott im Himmel hat an alle seine Lust, sein Wohlgefallen. Kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.